Kapitalmarktsozialismus. Den meisten ist die Bedeutung eines Preissystems für die Arbeitsteilung klar, aber nur wenige verstehen, welche wichtige Rolle es bei der Bildung und Verteilung von Kapital spielt, weshalb wir nun einen Blick auf die Arbeit von Mises werfen. In seinem Buch Sozialismus von 1922 erläutert Mises die wesentlichen Gründe, warum sozialistische Systeme zum Scheitern verurteilt sind. Und es geht dabei nicht um die allgemeine Vorstellung, dass der Sozialismus einfach keinen Anreiz zur Arbeit bietet. Denn warum sollte man arbeiten, wenn jeder unabhängig seiner Anstrengungen den gleichen Lohn erhält? Abgesehen davon, dass man bei unentschuldigtem Fehlen am eigenen Arbeitsplatz in der Regel vom Staat hingerichtet oder hinter Gittern gebracht wurde, hat der Sozialismus das Anreizproblem wohl erfolgreich überwunden, unabhängig davon, wie blutig der Prozess war. Nach einem Jahrhundert, in dem etwa 100 Millionen Menschen weltweit von sozialistischen Regimen ermordet wurden, wurden diese Strafen eindeutig nicht nur theoretisch verhängt und die Anreize zur Arbeit waren wahrscheinlich ausgeprägter als in einem kapitalistischen System. Das Scheitern des Sozialismus muss an mehr liegen als nur an den fehlenden Anreizen und Mises war der Erste, der genau erklärte, warum der Sozialismus selbst dann scheitern würde, wenn er das Anreizproblem erfolgreich überwinden und den neuen sozialistischen Menschen erschaffen würde. Der von Mises aufgedeckte größte Schwachpunkt des Sozialismus war, dass ohne den Preismechanismus des freien Marktes wirtschaftliche Berechnungen nicht möglich waren, die für die Verteilung von Investitionsgütern entscheidend sind. Wie bereits besprochen, kommen bei der Kapitalproduktion immer ausgefeiltere Methoden zum Einsatz, längere Zeithorizonte und immer mehr Zwischenerzeugnisse werden nicht mehr direkt verbraucht, sondern nur hergestellt, um im Folgenden als Bauteil in ein Endprodukt eingebaut zu werden. Ausgefeilte Produktionsstrukturen entstehen nur durch ein kompliziertes Geflecht einzelner Berechnungen jedes Investitions- und Konsumguts seitens der Hersteller, die Ein- und Ausgänge untereinander kaufen und verkaufen. Die geeignetste Ressourcenverteilung wird allein durch den Preismechanismus bestimmt, sodass die produktivsten Nutzer von Investitionsgütern das höchste Angebot herstellen können. Angebot und Nachfrage von Investitionsgütern ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Produzenten und Konsumenten und deren laufenden Entscheidungen. In einem sozialistischen System besitzt und kontrolliert der Staat die Produktionsmittel und ist damit gleichzeitig der einzige Käufer und Verkäufer aller Investitionsgüter der Wirtschaft. Diese Zentralisierung stört die einwandfreie Funktion eines realen Marktes und macht fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Preisen unmöglich. Ohne einen Kapitalmarkt, auf dem unabhängige Händler Angebote machen, kann es zu keiner allgemeinen Preisbildung für Kapitalanlagen oder Investitionsgüter kommen. Wenn Preise von Investitionsgütern das relative Angebot-Nachfrage-Verhältnis nicht widerspiegeln, kann die produktivste Nutzung des Kapitals nicht rational ermittelt werden. Und es gibt auch keine vernünftige Möglichkeit festzulegen, wie viel von einem Investitionsgut hergestellt werden soll. In einem System, in dem die Regierung die Stahlwerke und sämtliche Fabriken besitzt, welche Stahl für die Produktion von unterschiedlichen Konsum- und Investitionsgütern nutzen, kann für den für die Warenproduktion benötigten Stahl kein Preis festgelegt werden, sodass man unmöglich sagen kann, welche Stahlanwendungen am wichtigsten und wertvollsten sind. Wie kann der Staat bestimmen, ob seine begrenzten Mengen an Stahl für die Herstellung von Autos oder Zügen verwendet werden soll, wenn er zugleich Eigentümer der Auto- und Eisenbahnfabriken ist und den Bürgern per Diktat zuweist, wie viele Autos und Züge sie besitzen dürfen? Ohne ein Preissystem, mit dessen Hilfe sich die Bürger zwischen Zug und Auto entscheiden können, ist keine optimale Zuteilung möglich. Und man weiß nicht, an welchen Stellen der Stahl am notwendigsten wäre. Es ist sinnlos, Bürgerumfragen durchzuführen, da deren Entscheidungen ohne einen Preis, in dem die tatsächlichen Ersatzkosten der verfügbaren Möglichkeiten des Handels berücksichtigt werden, bedeutungslos sind. Eine Umfrage, in der Preise keine Rolle spielen, würde dazu führen, dass jeder einen Ferrari besitzen möchte. Wenn dieser jedoch bezahlt werden müsste, würden sich nur wenige für dieses Fahrzeug entscheiden. Zentrale Planungsstellen sind niemals in der Lage, die Ansprüche jedes Einzelnen zu erfassen oder Ressourcen so zu verteilen, dass die einzelnen Bedürfnisse optimal bedient werden. Wenn der Staat darüber hinaus die Kontrolle aller Produktionsprozesse der Wirtschaft in der Hand hält, führt ein fehlender Preismechanismus unweigerlich dazu, dass die Produktion der unterschiedlichen Produktionsgüter in den entsprechenden Mengen so koordiniert werden kann, dass sämtliche Fabriken optimal ausgelastet sind. Am Anfang jeder Volkswirtschaft steht die Knappheit der Ressourcen und es ist unmöglich, unbegrenzte Mengen aller Rohstoffe zu erzeugen. Die Verteilung muss sorgfältig abgewogen werden, sodass, wenn der Stahlproduktion Kapital, Land und Arbeitskraft zugeteilt wird, dies auf Kosten der Kupferproduktion geschieht. Auf einem freien Markt konkurrieren die Fabriken um Kupfer und Stahl und schaffen so Knappheit und Überfluss in diesen Segmenten, sodass die Preise es Kupfer- und Stahlherstellern ermöglichen, um die für die Herstellung benötigten Ressourcen zu konkurrieren. Eine zentrale Planungsstelle tappt jedoch völlig im Dunkeln darüber, welches Geflecht von Bedürfnissen und Ersatzkosten von Zügen und Autos, Kupfer und Stahl, Arbeit, Kapital und Land vorherrscht. Ohne Preise kann nicht berechnet werden, wie diese Ressourcen so zugewiesen werden müssen, um optimale Produkte herzustellen, was letztlich zu einem vollständigen Zusammenbruch der Produktion führt. Und doch ist all dies nur ein Aspekt des Kalkulationsproblems, das sich lediglich auf die Produktion bestehender Güter in einem statischen Markt bezieht. Das Problem ist noch bedenklicher, wenn man berücksichtigt, dass es in zwischenmenschlichen Beziehungen keinen statischen Zustand gibt, da Menschen laufend versuchen, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, neue Waren zu produzieren und mehr und bessere Möglichkeiten der Warenproduktion zu finden. Die menschliche Neigung zum Tüfteln, Verbessern und sich neue Dinge auszudenken, stellt für den Sozialismus eines der größten Probleme dar. Selbst wenn eine zentrale Planungsstelle in der Lage wäre, eine statische Wirtschaft zu verwalten, wäre es für sie unmöglich, Veränderungen oder Unternehmertum zuzulassen. Wie kann ein sozialistisches System Berechnungen für nicht existierende Technologien und Innovationen anstellen? Und wie können ihnen Produktionsfaktoren zugeordnet werden, wenn es noch keine Hinweise darauf gibt, ob diese Produkte überhaupt funktionieren? Zitat: Wer Unternehmertum mit Management verwechselt, verschließt die Augen vor volkswirtschaftlichen Problemen. Das kapitalistische System ist kein Managementsystem, es ist ein unternehmerisches System. Zitat Ende. Ludwig von Mises. Bei dieser Darstellung geht es nicht darum, gegen das sozialistische Wirtschaftssystem zu argumentieren, das heutzutage von keinem mehr ernst genommen wird, nachdem es in jeder Gesellschaft, in der es im Laufe des letzten Jahrhunderts ausprobiert wurde, katastrophal, blutig und umfassend gescheitert ist. Vielmehr geht es darum, den Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten der Kapitalgewinnung und Produktionsentscheidungen zu verdeutlichen: Preise und Planung. Während die meisten Länder der Welt heute über keine zentrale Planungsstelle für die direkte Verteilung von Investitionsgütern verfügen, existiert jedoch in jedem einzelnen Land eine zentrale Planungsstelle für den wichtigsten aller Märkte, den Kapitalmarkt. Unter einem freien Markt versteht man einen Markt, in dem es den Käufern und Verkäufern freisteht, Geschäfte zu den von ihnen allein festgelegten Bedingungen abzuschließen und in dem man beliebig ein- und austreten kann. Es sind keine Drittparteien vorhanden, die den Marktzutritt von Käufern und Verkäufern einschränken oder die diejenigen subventionieren, die nicht in der Lage sind, auf dem entsprechenden Markt zu handeln. Heutzutage verfügt kein einziges Land der Welt über einen Kapitalmarkt mit diesen Eigenschaften. Die Kapitalmärkte in einer modernen Wirtschaft bestehen aus den Märkten für leihgebundene Mittel. Angesichts der komplizierteren und langfristigeren Produktionsstruktur investieren Einzelpersonen ihre Ersparnisse nicht mehr selbst, sondern verleihen sie über verschiedene Institutionen an auf die Produktion spezialisierte Unternehmen. Der Zinssatz ist der Preis, den der Kreditgeber für die Vergabe seiner Mittel erhält, und der Preis, den der Kreditnehmer zahlt, um sie zu erhalten. In einem freien Markt für leihgebundene Mittel steigt die Menge dieser bereitgestellten Mittel wie alle Angebotskurven mit steigendem Zinssatz. Oder anders ausgedrückt, je höher der Zinssatz, desto mehr neigt man dazu zu sparen und seine Ersparnisse Unternehmern und Unternehmen anzubieten. Die Kreditnachfrage ist antiproportional zum Zinssatz, sodass Unternehmer und Unternehmen weniger Kredite aufnehmen, wenn die Zinssätze steigen. Der Zinssatz in einem freien Kapitalmarkt ist positiv, weil die positive Zeitpräferenz der Menschen bedeutet, dass sich niemand vom Geld trennen würde, wenn er in Zukunft nicht mehr davon erhalten könnte. Eine Gesellschaft, in der viele Personen über eine geringe Zeitpräferenz verfügen, verfügt in der Regel über höhere Ersparnisse, was wiederum den Zinssatz senkt und den Unternehmen viel Kapital für Investitionen zur Verfügung stellt, wodurch in der Zukunft ein erhebliches Wirtschaftswachstum generiert werden kann. Mit zunehmender Zeitpräferenz einer Gesellschaft steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger spart, die Zinsen hoch sind und die Produzenten weniger Kapital zum Ausleihen finden. Friedliche Gesellschaften mit sicheren Eigentumsrechten und einem hohen Maß wirtschaftlicher Freiheit haben in der Regel eine geringere Zeitpräferenz, da sie große Anreize bieten, sich weniger Sorgen um die Zukunft zu machen. Ein weiterer österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, Eugen von Böhm-Barwerk, war sogar der Meinung, dass der Zinssatz eines Landes dessen kulturelles Niveau widerspiegle. Je höher die Intelligenz und moralische Stärke eines Volkes, desto mehr spart es und desto niedriger ist der Zinssatz. Aber dank der Erfindung der modernen Zentralbank und ihrer ständigen Einmischung in die wichtigsten Märkte funktioniert der Kapitalmarkt einer modernen Wirtschaft nicht mehr auf diese Weise. Die Zentralbanken bestimmen den Zinssatz und die Bereitstellung von leihgebundenen Mitteln über eine Vielzahl monetärer Instrumente, die sie dank ihrer Kontrolle des Bankensystems steuern. Es ist fundamental wichtig zu verstehen, dass in modernen Finanzsystemen Banken Geld erschaffen, wenn sie Kredite vergeben. In einem zersplitterten System von Reservebanken, welches dem momentan weltweit verbreiteten System ähnelt, verleihen Banken nicht nur die Ersparnisse ihrer Kunden, sondern auch deren Sichteinlagen. Mit anderen Worten gesagt, kann der Anleger das Geld jederzeit abrufen, während gleichzeitig ein großer Anteil dieses Geldes als Darlehen an einen Kreditnehmer ausgegeben wurde. Indem die Bank das Geld dem Kreditnehmer zur Verfügung stellt und es gleichzeitig für den Anleger aufbewahrt, erschafft die Bank effektiv neues Geld, was zu einer Erhöhung der Geldmenge führt. Dies liegt am Verhältnis zwischen Geldmenge und Zinsen. Wenn die Zinsen sinken, steigt die Kreditvergabe, was zu einer Zunahme der Geldschöpfung und einer Erhöhung der Geldmenge führt. Andererseits führt ein Anstieg der Zinssätze zu einer Verringerung der Kreditvergabe und einer Reduzierung der Geldmenge oder zumindest einer Verringerung der Wachstumsrate.